Die EU-Kommission definiert die Regeln für das Brexit-Endspiel. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Nachmittag im Europaparlament in Brüssel. Le 12 avril est la date ultime. Der 12. April ist der letztmögliche Termin für eine Zustimmung zum Austrittsvertrag. Wenn das Unterhaus bis zu diesem Tag nicht zugestimmt hat, kann es keine kurzzeitige Verschiebung des Brexits mehr geben. Genau auf diese kurzfristige Verschiebung aber hat es Theresa May abgesehen, wie sie gestern nach der 7-stündigen Kabinettsklausur in London erklärt hat. Mit seiner heutigen Ansage hat Juncker dafür also die klaren Bedingungen der EU formuliert. Juncker weiter. Si le Royaume-Uni est en mesure d'approuver. Wenn das Vereinigte Königreich in der Lage ist, dem Austrittsvertrag bis zum 12. April mit tragfähiger Mehrheit zuzustimmen, dann wird die EU einer Verschiebung des Austritts bis zum 22. Mai zustimmen. Damit kassierte Juncker den Beschluss des EU-Gipfels von Ende März, als die EU-27 beschlossen hatten, einen Aufschub bis Mai nur zu gewähren, wenn das Unterhaus dem Austrittsvertrag bis zum 29. März zustimmt. Juncker machte deutlich, dass die EU durchaus flexibel sei. Die politische Erklärung, die dem Austrittsvertrag angehängt ist und die die zukünftige Partnerschaft zwischen der Insel und der EU-27 skizziert, könne abgeändert werden, so der Kommissionschef. Nous sommes ouverts à tout un éventail d'options. Wir sind offen für alle denkbaren Optionen, für ein Freihandelsabkommen, eine Zollunion bis hin zur Option des europäischen Wirtschaftsraums. Damit ist klar, wie sich Juncker einen Ausweg aus der Brexit-Sackgasse vorstellt. Corbyn und May verabreden eine Kooperation. Beim Gipfel am 10. April soll dann die politische Erklärung den gemeinsamen Zielen von May und Corbyn angepasst werden und am Tag danach kann das Unterhaus dem Austrittsabkommen zustimmen.